um alles, was es geht, ist Geld, Drogen, Geld, Drogen und Konsumieren. Um alles, was es geht, ist Geld, Drogen, Geld, Drogen und Konsumieren. Du hast zu viel genommen, Mann. Du hast zu viel genommen. Viel zu viel.